Eigentlich kann man sagen, dass das Abnehmen im Kopf beginnt. Wer erkannt hat, warum er manchmal von wahren Essattacken heimgesucht wird und warum er oft lieber Lust auf Schokolade als auf eine Möhre hat, der ist schon einen guten Schritt weiter in Richtung optimaler Ernährung. Wer dann auch noch weiß, wieso das, was die Natur uns Menschen als äußerst nützliche Ausstattung für Notzeiten mitgegeben hat, nämlich die Fettspeicherung, wieso uns also diese Ausstattung heute manchmal Schwierigkeiten bereitet, der kann dann auch das Richtige tun, um auf die Fettspeicherung günstigen Einfluss zu nehmen. Man wird schlank und bleibt es vor allem auch, wenn man weiß, was sich vor, während und nach dem Essen im Körper abspielt. So gesehen kann man sagen, Wissen macht schlank.